Abschnitt 19 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Der Leibschneider der Zwerge. Teil 1. Vor langer, langer Zeit lebte zu Aachen in der alten Kaiserstadt ein Schneidermeister, wie es deren heute noch viele gibt. Doch hatte Meister Kaspar damals das besondere Vorrecht, die kaiserlichen Stalldecken und sonstige Kleidungsstücke für Pferde und Dienerschaft mit seiner kunstreichen Nadel verfertigen zu dürfen. Er bildete sich auf dies Amt nicht wenig ein, und wenn man ihn auf seinem Tische sitzen sah, mit der spitzenweißen Mütze auf dem Kopfe, die Elle wie ein Zepter in der Hand schwingend, so hätte man wohl glauben können, Meister Kaspar sei der Kaiser selbst gewesen. Obgleich er aber nur ein kleines, dürres Kerlchen war, so besaß er doch bei seinen Gesellen und Lehrjungen einen fast unglaublichen Respekt, was umso unbegreiflicher war, da er mit seinen Leuten nie lärmte und schimpfte, sondern bei vorkommenden Gelegenheiten seine feine, krähende Stimme erhob, um seinen Schneiderburschen mit aller Artigkeit zu sagen, dass sie Lumpen und bis unter die Haut schlechte Kerle seien. Es war merkwürdig, was die wildesten und verwegensten Schneidergesellen zahm und gelenkig wurden, wenn sie erst eine kurze Zeit in Meister Kaspars Werkstatt gearbeitet hatten. Die Faulen wurden fleißig, und die, welche lieber Geschichten erzählten oder Lieder sangen als Stiche machten, schienen bald in dem Punkt ihr ganzes Gedächtnis verloren zu haben und waren stumm wie die Fische. An dieser guten Zucht mochte nun der strenge Meister selbst viel schuld sein. Doch wollten andere Leute behaupten, dass die Gesellen, wenn ihnen der kleine, dürre Mann mit der haarfeinen Stimme eine Standrede hielt, eher darüber zu lachen geneigt seien als zur Befolgung seiner Vorschriften, und dass im Haus ein anderer Zauber walte, der imstande sei, die kecken, trotzigen Gemüter der Schneider zu bändigen. Der Zauber war aber niemand anders als das 16-jährige Töchterlein des Meisters Kaspar, die ihm, da die Frau Schneidermeisterin gestorben war, die Wirtschaft führte. Sie kochte für die Gesellen das Essen, legte allen bei Tische vor, und wenn hier unter ihnen mancher war, der von Hause her die schöne Gewohnheit hatte, auf gut Türkisch zu essen, das heißt, mit der Faust in die Schüssel zu fahren, so ließ er es wohl bleiben, wenn ihm Rosa, so hieß Meister Kaspars Töchterlein, einmal ein schiefes Gesicht darüber gezogen. Wenn nun auf diese Art Meister Kaspars Zucht in seiner Werkstatt und Rosas Freundlichkeit in ihrem Hauswesen sich allmählich über die fremden Gesellen und Lehrburschen verbreitet hatte, so war dies doch bei einem einzigen nicht der Fall, der noch obendrein aus des Meisters Kaspars Sippschaft und seiner Schwester Sohn war. Philipp, so hieß dieser Neffe, war eigentlich von Natur ein gutmütiger Mensch und, wenn er wollte, ein geschickter und fleißiger Arbeiter. Doch hatte er die fatale Gewohnheit, bei keiner Arbeit eifrig aushalten zu können. Nahm er ein neues Kleid oder so etwas vor, so nähte er zum Beispiel die erste halbe Stunde unverdrossen darauf los und machte dabei unvergleichlich schöne, regelmäßige Stiche, dass dem Meister Kaspar vor Freuden das Herz im Leibe lachte. Doch länger als höchstens eine halbe Stunde hielt der gute Philipp das ruhige Arbeiten, besonders aber das Stillschweigen dabei nicht aus. Dann stieß er gewöhnlich seinen Nebenmann an und plauderte mit ihm über Sachen, die gar nicht dahin gehörten. Oder er sang, lachte, trieb Späße, kurz brachte in wenig Zeit die ganze Werkstatt in Unordnung und Aufruhr. Diese Unart hatte ihm der Meister schon oftmals in Güte und Strenge verwiesen, hatte ihm sowohl im Beisein der Gesellen als wie geheim auf seiner Kammer tüchtig den Text gelesen. Aber das half alles nichts. Philipp trieb seine Späße fort, und da er nebenbei die anderen auf alle mögliche Art neckte, so gab er auf diese mehr als auf sein Geschäft Acht und verdarb gewöhnlich bei solchen Anlässen eine Arbeit, die er aufs Kunstreichste angefangen. Seine Stiche wurden dann lang und immer länger, und anstatt einen Mantelkragen in kunstreiche Falten zu schlagen, nähte er ohne Bedacht darauf los, als wollte er dem Koch oder irgendeinem anderen Bedienten eine Schürze machen. So hatte Philipp dem Meister schon manches Stück Arbeit verdorben und war von diesem oftmals bedroht worden, dass er ihn bei der nächsten Veranlassung in die Fremde schicken wollte. Doch immer hatte eine angelobte Besserung oder die Bitten Rosas, die den unartigen Vetter wohl leiden mochte, den Zorn des Vaters gedämpft. Auch hätte es diesem selbst leid getan, so alle schönen Luftschlösser verschwinden zu sehen, die er auf seinen Schwestersohn gebaut hatte. Der Meister hatte sich einiges Vermögen erworben und eine glänzende Kundschaft, in welche er gern Philipp als in ein warmes Nest hineingesetzt hätte. Bei diesem Vorhaben sah er auch in der Zukunft seine Tochter Rosa versorgt, die er ihm dann zur Frau würde gegeben haben. Doch vor der Unbedachtsamkeit und Plauderhaftigkeit des Vetters zerflossen alle die Projekte in Wasser. Je mehr Nachsicht der Meister übte, je wilder und unartiger wurde Philipp und verschlimmerte sich trotz Rosas Bitten jeden Tag mehr und mehr. Er lieferte kein Stück Arbeit mehr ab, in welchem sich nicht ein grober Fehler befand. Und neben der Nachlässigkeit, welche diesen Fehler begehen ließ, machte er aus Mutwillen andere, die noch viel schlimmer waren. So kam es ihm gar nicht darauf an, auf das schwarze, ehrbare Kleid eines Ratsherrn einige bunte Lappen zu setzen, die anfänglich vom Mantelkragen verdeckt wurden und bald darauf, wenn sich auf der Straße ein kleiner Wind erhob, die ehrbare Magistratsperson dem Gespött der Gassenbuben aussetzte. Das Sprichwort, der Krug geht so lange zu Wasser, bis er bricht, zeigte sich auch an Philipp in voller Kraft. Denn am Ende einer bedeutungsvollen Woche, in der sich der Vetter besonders schlecht aufgeführt, nahm Meister Kaspar ein großes Stück Kreide und machte durch den Namen seines Neffen an der Wand einen vielsagenden Strich. Er kündigte ihm darauf an, dass er morgen früh sein Haus zu verlassen habe. Und da Meister Kaspar fürchtete, dass er gegen Philipps Bitten und Rosas Tränen doch wieder nachgeben würde, so tat er einen kräftigen Schwur darauf, ihn nicht eher wieder in sein Haus und seine Werkstätte aufzunehmen, bis er sich gebessert und ihm zum Zeichen dafür wenigstens 6 wohlerworbene Goldgulden auf den Tisch legen könne. Eine für die damalige Zeit sehr große Summe. Die Gesellen und Lehrburschen, die umherstanden, erblassten bei diesem feierlichen Akt. Und nur Philipp, als er hiedurch sah, dass er unvermeidlich fort müsse, war der Gefassteste, packte sein Felleisen zusammen, band Schere und Bügeleisen oben hinauf und trat noch an demselben Nachmittage vor den Meister Kaspar und Rosa hin, um sich bei ihnen zu verabschieden. Ach, hätte er lieber sein Mühmchen nicht wiedergesehen und wäre stillschweigend fortgegangen. Doch Abschied, als er jetzt nehmend vor ihr stand, sah er wohl, wie schön ihr blaues Auge war, wie schlank und lieblich ihre ganze Gestalt, und fühlte wohl in seinem Herzen, warum das ihrige so schlug, als sie ihm zum letzten Male die Hand reichte. Sie hielt in ihrer Hand ein kleines Beutelchen mit Scheidemünze, das sie dem Vetter einhändigen wollte. Sie hatte es ihm schon in die Hand gedrückt, als 2 Tränen ihren Augen entrollten und dem armen Burschen auf das Herz fielen, so dass er auf einmal seinen Leichtsinn und die Größe seiner Schuld einsah und eilig aus dem Hause lief, um seine Tränen zu verbergen. In der damaligen Zeit war es für einen Handwerksburschen weit schwerer, ein Unterkommen und Arbeit zu finden als jetzt. Das wusste auch Philipp wohl. Und da er nebenbei jetzt die Größe seiner Fehler recht einsah, so hatte er gar nicht den Mut, sich auf die Straße nach irgendeiner großen Stadt zu machen, sondern stieg träumend und nachdenkend hinter seiner Vaterstadt Aachen die Höhen hinan. Hier verirrte er sich bald zwischen den Felsen und Kastanienwäldern des Berges, den man heutzutage den Luis- und Losberg heißt. Dies machte ihn recht traurig. Denn es fielen ihm bei jedem Stein, bei jedem Hügel so manche Stunden seiner Kindheit ein, wo er mit anderen Knaben hier gespielt. Da liegen große Sandsteinfelsen umher, in denen sich die schönsten versteinerten Muscheln und kleine Seetiere befinden, welche die Kinder aus den Steinen heraushauen und als artiges Spielzeug gebrauchen. Wie manche Tasche voll versteinerter Schneckenhäuser, Wendeltreppen und anderer Muscheln hatte er hier zusammengetragen und mit nach Hause genommen. Hinter diesen Plätzen, wo man die schönsten Versteinerungen mit leichter Mühe findet, fingen dichte, weitläufige Tannenwälder an, bis zu deren Grenze die Kinder und Erwachsenen gingen. Aber weiter nicht. Denn hinter diesen alten schwarzen Bäumen sollte es nicht recht geheuer sein, wie die Leute sagten. Da fand man freilich zwischen den Bergen die schönsten Versteinerungen. Aber man wollte behaupten, dass alles, was von dort herkäme, etwas Unheimliches an sich hätte. Oftmals brachten Holzhauer die schönsten Muscheln von dort mit, um sie zu Haus auf Gesims und Wandschränke zu legen. Doch trugen sie sie bald wieder fort, denn mitten in der Nacht fing es zuweilen aus den Steinen an zu singen und leise zu wispern. Es klagte und seufzte, wie mit den Stimmen kleiner Kinder, denen man wehe getan. Das taten die Hurlemänner, die in den Steinen und Muscheln wohnten, wie alte Leute versicherten, und die man sich nicht zum Feinde machen durfte, weshalb man auch jenen Teil des Losbergs in Frieden ließ und dort keine Versteinerungen mitnahm. Philipp, nachdem er auf allen Plätzen umhergewandelt, wo er sich früher mit Knaben seines Alters belustigt, stieg träumend und nachdenkend fort und dachte traurig an Aachen, an den Meister Kasper, aber noch mehr an Rosa. So hatte er bald die Grenze jener Tannenwälder erreicht, von wo es zwischen den Bergen bald auf, bald abgeht. Er achtete nicht auf Weg noch Steg und sah sich bald dergestalt zwischen den hohen und dichten Bäumen, dass er nicht mehr wusste, wo er hergekommen war und wo er wieder hinaus sollte. Auch sank die Sonne allmählich, und jetzt fiel es dem armen Burschen plötzlich ein, in welchem Revier er sich befinde. Er lief bald rechts, bald links, um einen Ausweg zu suchen, fand aber keinen. Und wenn er zuweilen seine Stimme erhob und laut nach jemand rief, der ihm den richtigen Weg zeigen könnte, so war es nur das Echo, das ihm antwortete, und das, so kam es ihm zu seinem Entsetzen vor, hier wie ein feines Hohngelächter klang. Indessen kam die Nacht heran, und da Philipp nun wohl einsah, dass er jetzt keinen Ausweg aus dem Tannenwald mehr fände, so ergab er sich in sein Schicksal und suchte nach einem Platz, wo er vor dem kalten Winde geschützt wäre und vielleicht etwas schlafen könnte. Bald hatte er auch einen solchen Platz gefunden und setzte sich ins Moos an den Stamm einer Tanne, betete ein paar Vaterunser und schlief darauf ein. Plötzlich war es ihm im Schlaf, als rufe ihn jemand beim Namen. Und da ihn sonst Rosa des Morgens weckte, indem sie ihn vor der Kammertür bei seinem Namen rief, so glaubte er auch jetzt, es sei Zeit, in die Werkstätte zu gehen, und antwortete schlaftrunken wie sonst, »Gleich, gleich, Rosa!« Doch ein langes, feines Lachen, das ihm darauf entgegenscholl, weckte ihn aus seinen Träumen. Er öffnete die Augen und glaubte, seinen Blicken nicht trauen zu können. Als er sich mitten im Walde sah und bei einer schwachen Beleuchtung, die weder vom Mond noch von der Sonne herkommen konnte, vor sich ein Männlein erblickte, das kaum einen Fuß hoch war. Es sah recht gutmütig aus, hatte ein langes, schneeweißes Bärtchen und stützte sich auf einen Stock. Philipp glaubte zu träumen und rieb sich wiederholt die Augen, hustete, nannte sich selbst beim Namen. Doch das kleine Männlein wollte nicht verschwinden, hob vielmehr seine Hand empor und winkte ihm, er solle folgen. Anfänglich hatte Philipp große Lust, davonzulaufen. Doch da das kleine Männlein gar nicht bösartig aussah und ihm auch gegen seine eigene Größe zu klein und unbedeutend erschien, so nahm er seinen Ranzen auf die Schulter und folgte dem Hurlemännchen, denn anders konnte es doch nicht sein. Sie gingen bei der matten Beleuchtung, die Philipp bei seinem Erwachen schon bemerkt, tiefer in den Wald hinein, und letzterer sah bald, dass der Schein von einem Feuer herkam, das sich zwischen einigen großen Sandsteinen befand. Um das Feuer herum saßen aber auf der Erde noch fünf andere Hurlemännchen, die alle recht traurig aussahen und zu welchen sich der Führer Philipps hinsetzte, ihm bedeutend, es ebenso zu machen. Da die Nacht ziemlich kühl war, so tat ihm die Wärme wohl. Er streckte sich neben das Feuer hin und rieb sich die erstarrten Hände. Doch bald begann es ihm bei der stummen Gesellschaft etwas langweilig zu werden. Er hatte schon einige Male versucht, einen von seinen kleinen Nachbarn zum Sprechen zu bewegen. Wenn er sich aber mit einer Frage an einen Wand oder gar durch einen freundschaftlichen Rippenstoß zur Antwort bringen wollte, so knirschten die Hurlemänner mit den Zähnen und sahen ihn recht wütend an. Ja, als Philipp es doch nicht aufgab, zu schwatzen und zu fragen, so schlug der Zwerg, der ihn hierher gebracht mit seinem Stöckchen ins Feuer, so dass ihm die glühenden Kohlen ins Gesicht und Haar flogen und ihn nicht schlecht verbrannten. Philipp war im ersten Augenblick bereit, dem Hurlemann mit seinem Knotenstock eins ins Genick zu geben. Doch fielen ihm glücklicherweise einige Erzählungen seiner Amme bei, wo in ähnlichen Fällen die erbosten Zwerge einem armen Menschenkinde elend das Gesicht nach hinten gedreht hätten. Und so gab er sich in Ruhe, und da der Schlaf gänzlich von ihm gewichen war, so nahm er sein Felleisen vor sich und fing an, es auszupacken. Bei diesem Anblick sah er, wie sämtliche Hurlemänner lange Gesichter machten und neugierig in den geöffneten Ranzen hineinsahen. Philipp seinerseits stellte sich auch jetzt ganz teilnahmslos und breitete ein Tuch vor sich hin, worauf er Nadel und Schere, Faden und Zwirn legte. Alles in schönster Ordnung und daneben das blanke Bügeleisen. Die Hurlemänner rückten auf dem Boden hin und her und machten lange Hälse, um genau zu sehen, was der Bursche jetzt anfangen würde. Philipp, der bei sich dachte, aha, jetzt fangt ihr an aufzupassen, tat, als wenn er die Neugierde der kleinen Männchen gar nicht bemerkte, sondern nahm ein altes Wams vor und fing an, ein großes Loch in demselben mit seiner Nadel recht kunstreich zuzuflicken. Bei dieser Arbeit wurden die Blicke der Zwerge lebhafter und alle regten sich auf den Fußspitzen zu dem Schneider hinüber, um genau zuzusehen. Dabei entfuhr allen Sechsen ein tiefer Seufzer, so dass Philipp von seiner Nadel emporsah und bemerkte, wie die Männchen noch viel trauriger aussahen als früher. Das jammerte ihn, und da er zugleich glaubte, jetzt eine Antwort zu erhalten, so fing er wieder aufs Neue an, sie auszufragen. Doch kaum hatte er das erste Wort gesprochen, so setzten sich alle mit erbosten Mienen hin, und Philipp erhielt von hinten eine so gewaltige Ohrfeige, dass er mit dem Kopf in das Moos stürzte. Zuerst glaubte er, es sei der Meister Kaspar, der ihn aufgesucht und aus einem schweren Schlaf erwecken wollte. Doch als er sich umsah, war es nur ein Baumast, der auf eine so merkwürdige und nachdrückliche Art auf sein Ohr gefallen war. Ergrimmt setzte er sich wieder hin und begann seine Arbeit von Neuem. Bei jedem Stich, den er machte, kamen die Hurlemänner wieder näher und seufzten gar kläglich. Da dachte Philipp in seiner gutmütigen Art, was mag den kleinen Kerls nur fehlen? Und als sein Führer von vorhin ziemlich nahe trat, ihn mit seinem sonderbaren Blick ansah und dabei mit der Hand über seinen Rücken fuhr, da dachte Philipp, aha, soll ich vielleicht den Zwergen ihre Kamisöle und Hosen flicken? Und es war, als wenn der Zwerg seine Gedanken verstanden hätte, denn über sein kummervolles Gesicht flog ein freundliches Lächeln. Hierdurch aufgemuntert griff der Schneider nach ihm, fasste ihn ins Genick und legte ihn auf das eine Knie, um seine Kleider zu untersuchen. Da fand sich denn freilich in dem Rücken des Kamisols ein großer Riss, und als der Schneider das Zeug auseinandertat, sah er, dass der Schnitt nicht nur durch Unterfutter und Hemd lief, sondern sogar bis auf das Körperchen des Hurlemanns. Dieser Körper war aber von ganz besonderer Art. Er bestand nicht aus Fleisch, sondern war mit einer Zwiebel zu vergleichen. Nur dass die Schalen, die übereinander lagen, aus einem feinen Stoffe wie lauter Rosenblätter bestanden. Doch bald darauf fiel ihm ein, wie ihm seine Großmutter einmal erzählt, dass die Hurlemänner, sowie alle Zwerge und Alraunen, von den Wurzelmännern herkämen, welche Nachkommen von den Zwiebelleuten seien. Ende von Abschnitt 19.